WDR 5. Neugier genügt. Mich kotzt das langsam irgendwie total an. Es ist, kaum hast du irgendwie die eine Erkältung weg, dann kriegst du die nächste und so wie das in einer Tour. Das ist jetzt ätzend. Mich nervt das total, dass man nie mal richtig fit ist. Ständig geht's einem schlecht irgendwie und man schleppt sich so über die Runden. Und wenn man arbeiten will, dann geht's gerade noch. Und wenn man ein Wochenende hat, dann denkst du dir so, super, jetzt kannst du dich erholen, dann kriegst du die nächste Grippe. Das ist immer dasselbe. Krieg doch da. Und hör auf, dich zu beschweren. Jammert da etwa einer? Nein, würde dieser gesunde Mitvierziger von sich behaupten. Es ist mein Bekannter, Oliver. Ihm geht es einfach immer nur schlecht. Gar nicht so leicht, Menschen im Jammertal zu finden, denn niemand gibt zu, dass er oder sie es hin und wieder gern tut. Mal so richtig losjammern. Aber fast jeder hat da so einen Bekannten, der es dauernd macht. Jammern? Ich habe letztens gedacht, ich möchte gerne mal ganz vielen Leuten sagen, hört endlich auf zu jammern. Weil es wird immer nur gemeckert. Das Wetter ist hier schlecht, das Wetter ist da hier. Ich habe zu wenig Geld, ich habe zu wenig Freizeit. Es jammert irgendwie jeder zu viel. Also ich kenne jemanden, der ja nun jeden Morgen in sich hineinhorcht, ob es ihm wehtut. Und er findet immer was. Ich finde, man kann morgens in sich hineinhorchen, ob es einem wehtut, aber man sollte sich darüber freuen, dass man noch lebt und nicht tot ist. Denn wenn man tot ist, spürt man nichts mehr. Also will damit sagen, Jammerer, die schütten ihre inneren Probleme aus und belasten die Umwelt. Das bringt überhaupt nichts. Also man kann über alles reden und über alles sprechen, aber wenn jemand immer wieder so jammert, das ist für mich Jammern. Das ist, glaube ich, für andere Menschen sehr nervtötend. Hör auf zu jammern, zu jammern, zu jammern. Ich kann's nicht mehr hören, jetzt nervt's aber echt. Was genau ist eigentlich Jammern? Michael Thiel, Autor des Buches Deutschland einig Jammerland, muss es wissen. Als Psychologe definiere ich Jammern erstmal als eine Emotion. Das ist so wie traurig sein, das ist ein Gefühl. Und dieses Gefühl kann aus tausenderlei Gründen entstehen. Also ich glaube, dass wir schon jammernd auf die Welt gekommen sind, weil die kleinen Babys, die fangen schon irgendwann an zu jammern, entwegen, weil ihnen das zu ungemütlich draußen ist, weil sie Hunger haben, Durst haben. Und damit ist Jammern sozusagen einer der ersten Gefühle und Emotionsausdrücke, die wir eigentlich haben. Nämlich, helf mir, gib mir irgendwie was zu trinken oder mach, dass es mir besser geht. Nur, mein Bekannter ist eine ausgewachsene Jammergestalt. Der will keine Hilfe. Der klagt und meckert einfach so, ständig. Oder ist sein Genöle etwas ganz anderes als Jammern? Ich glaube, man kann es nicht abgrenzen. Allen gemeinsam ist wirklich diese Unmutsbezeugung, die aber so ein bisschen so indifferent ist. Also man jammert so leise vor sich hin, hofft womöglich, dass es jemand anderes hört und dann kriegt man dann doch, sein Bierchen an den Fernsehsessel gestellt. Also es ist eine Unmutsbezeugung, die aber eher so ein bisschen hinterfotzig, so hinterhältig ist. Ich finde, jammern muss manchmal sein, weil jammern befreit. Man muss aber wissen, dass das befreiend ist und dass das so läuft, sonst jammert man dauernd. Ah, endlich einer, der es zaghaft zugibt. Jammern tut gut. Nicht jeder hat Hintergedanken und kaum eine Jammergestalt gleicht der anderen. Da wären zum Beispiel folgende drei Typen, sagt der Psychologe Thiel. Es gibt einige Jammerer, die wollen einfach wirklich nur Druck ablassen. Ja, dann jammert man so ein bisschen und dann ist es aber auch gut. Da steckt also nicht viel dahinter. Es gibt Jammerer, die auch wirklich das als Vorstufe von, ich muss jetzt wirklich was ändern in meinem Job, weil dieses Gefühl, ich schlepp mich hier jeden Morgen hin und ich jammer meinen Kollegen und meiner Frau nachher zu Hause die Ohren voll, das geht nicht so weiter. Das sind schon so andere. Und dann gibt's natürlich diese Taktik-Jammerer. Stellen Sie sich mal vor, Sie haben einen Kollegen, der ständig jammert, dass er nun so viel zu tun hat und das auch demonstrativ 8 Stunden lang durchhält. Ich glaube, da gibt's genügend Kollegen, die sagen, pass mal auf, mein Junge, bevor du jetzt mir hier weiter die Ohren voll jammerst, gib mir mal ein paar Akten ab, ich mache das schon für dich. Und der geht fröhlich und pünktlich nach Hause und sie müssen wieder Überstunden machen. Also das sind schon Profi-Jammerer auch. Und noch einmal, jammer nicht. In der Firma von Jörg Hübner in Dortmund gibt es wohl keinen der gerade erwähnten Jammertypen. Da haben sich 240 Mitarbeiter das Jammern abgewöhnt. Allen voran der selbstbewusste Chef. Das sagt man ja, der Gruß des Kaufmanns ist das Klagen. Das tun wir ja vom Grundsatz her schon mal gar nicht. Weil ich mit 18 die Feststellung hatte, wenn man jammert, keiner hört einem zu. Und warum soll man dann jammern, bringt einem ja nichts. In seiner weltweit agierenden Gesellschaft für Gerätebau hat der 65-Jährige seit 20 Jahren sein ganz spezielles Rezept. Mit dem verhindert er per se wehleidiges Klagen im Job. 1.000 Euro Prämie pro Jahr für jeden Mitarbeiter, der nicht krank wird. Oh, was ist das denn? 1.000 Euro, um nicht krank zu werden. Oh, da unterstellt ja, dass ich, wenn ich krank bin oder mich melde, du könntest dann doch aber trotzdem noch arbeiten gehen. Oh, ich finde das richtig fies und mies. Also da muss ich jetzt mal ernsthaft jammern, weil das geht gar nicht. Weil er sollte sich dann schon mal fragen, wenn seine Mitarbeiter vielleicht häufiger krank sein sollten, woran das vielleicht liegt. Also diese Prämie ist ja in vielen Fällen missverstanden. Viele meinen ja, ich wollte, dass die Menschen, wenn sie krank sind, zur Arbeit gehen. Das will ich ja gar nicht. Ich finde, die sollten, wenn sie krank sind, zu Hause bleiben. Und die, die nicht krank sind, die kriegen diese Prämie. Statt eines feuchten Händedrucks bekommen die 1.000 Euro. Und noch einmal, jammer nicht. Powerfrau Pia Lempick, Geschäftsführerin eines Unternehmens für Telekommunikation, braucht für ihre immerhin 500 Mitarbeiter keine Prämie. Ihr Umgangston? Positiv gestimmt. Wir haben mit unseren Berufsgruppen wenig Jammerer, würde ich jetzt mal behaupten. Ingenieure, Techniker, also da höre ich jetzt nicht so viel Gejammer. Krankenstand ist einmal da auch recht gering und wir haben da einmal auch motivierte junge Leute. Kann ich jetzt nicht behaupten, dass bei uns ständig oder untereinander gejammert wird. Sicher schon im Bewerbungsgespräch Taktik-Jammerer aussortiert? In gewisser Weise ja, wenn wir mit Menschen, die wir einstellen, direkt im Umfeld 40 Stunden lang miteinander zu tun haben, da sind wir sicherlich feinfühliger, als wenn wir Mitarbeiter einstellen, die dann natürlich dann beim Kunden, aber dafür technisch passend versiert sind. Hör auf zu jammern, zu jammern, zu jammern. Ich kann's nicht mehr hören, jetzt nervt's aber echt. Fest steht, mit dem Typ Profi-Jammerer will wohl niemand dauerhaft zusammen sein. Also ich persönlich jetzt nicht, weil ich auch absolut nicht jammer. Muss man schon mal einen Mann fragen hier, Thomas. Der ist dann auch schon mal, wenn er krank ist, der hat es schon mittlerweile gelernt, weniger jammervoll seinen Schnupfen und Husten kundzutun. Nächste Erkenntnis. Jammern lässt sich abstellen. Pia hat's geschafft, beim eigenen Mann. Nur wie? Indem ich dann nicht mehr auf jedes Stöhnen reagiere und immer sage, och, ei, und wird schon alles. Dann sage ich, ja, müssen wir jetzt mit durch und wird wieder besser und möchte natürlich auch bemitleidet werden. Aber für jede laufende Nase und mal für einen verspannten Nacken muss ich da jetzt nicht eine Woche jemanden da mir die Ohren voll jammern lassen. Ich traue mich das jetzt mal zu sagen. Ja, ich glaube, Männer jammern eher als Frauen über die schwere Alltagssituation, über die schlechte Entlohnung, über ich werde immer eingebunden von meiner Frau und ich muss dies und ich muss das, haben aber meistens nur in Anführungszeichen den Job zu erledigen. Und ich persönlich finde, dass Frauen ja doch in der Regel so einen Spagat nach dem anderen machen, vielleicht auch ein bisschen belastbarer sind. Sagt Silvia, berufstätige Mutter von 3 Töchtern im Alter von 7 bis 15 Jahren. Die Rentnerin Barbara stimmt zu, wenn auch zögerlich. Och, ich denke, wenn es jetzt beim Jammern um irgendwelche Krankheiten geht oder um Schmerzen geht, ich denke, dann sind die Männer weit vorne. Also so eine Grippe, das ist schon für die Jammern schlechthin. Aua, aua. Selbst Experte Michael Thiel stimmt mit ein ins Klagelied. Also wir Männer brauchen oftmals eine offizielle Erlaubnis und eine Grippe ist so eine, dann dürfen wir auch jammern. Frauen jammern auch, weil die sowieso mit ihren Gefühlen stärker in Kontakt stehen, ist das differenzierter als wir Jungs. Also wir jammern mehr so buff, buff und Frauen, ja, das wabert manchmal so durch die Frauenkommunikation. Aber jammernde Männer, und jede Krankenschwester weiß es, die auf einer Männerstation arbeitet, das hält man als Profi kaum aus, weil die jammern wirklich wesentlich mehr als Frauen. Wir regredieren dann so in so ein Kindheitsstadium, wo Mutti dann kommt und dem Kleinen dann ein Kekschen bringt und ein bisschen betüdelt und ihm das nett macht. Ach ja? Ich frage mal ein Paar, ganz spontan beim Turteln im Café. Verzeihung, wer von Ihnen jammert eigentlich mehr? Ich. Definitiv, ihr Männer jammern dann dauernd. Man steht im Stau und regt sich auf und jammert und regt sich über fast alle möglichen Situationen auf. Ist es zu warm, will ich es kalt haben? Ist es kalt, will ich es warm halten? Ich glaube, wir Männer jammern eigentlich nur, anstatt uns mal darüber im Klaren zu sein, dass das vielleicht Aufmerksamkeit ist, um die Frau an sich zu locken. Ich weiß es nicht genau. Ich bin da jetzt mal ehrlich. Ich denke, ich will nur meiner Frau mitteilen. Mir geht's gar nicht so gut und wir wollen ja nicht schwach sein, also jammern wir. Ich jammer auch, wenn ich nicht genug Aufmerksamkeit bekomme, aber das dauert länger als bei Ihnen, glaube ich. Ich arbeite ja auch als Paartherapeut und natürlich kommen da Paare zu mir, die, weiß Gott, sich erstmal ausjammern bei mir auch. Und interessanterweise ist da Jammern für mich auch eine Möglichkeit, wie ich in einer Beziehung Nähe und Distanz regeln kann. Das heißt, wenn mein Liebster ständig unterwegs ist und ganz viel Geld verdienen muss, dann kann ich durch meine Jammerei deutlich machen, pass mal auf, Hase, du fehlst mir, ich will den Arm. Ne? Also sieh mal zu, dass du ein bisschen mehr Zeit mit mir bringst. Und umgekehrt, es gibt Männer, die brauchen ihre Distanz. Die wollen nicht ständig 24 Stunden mit ihrer Liebsten zusammen sein. Und da können auch Männer dann so ein bisschen jammerig werden. Sollte man ernst nehmen und sollte dann auch sagen, pass mal auf, du musst hier nicht rumjammern, wenn du wirklich jetzt alleine ein Bierchen trinken gehen willst, dann geh. Aber hör auf zu jammern, zu jammern, zu jammern. Jammern ist ja nichts Schönes. Damit kann ich mich ja auch noch nicht schmücken. Jammern ist ja etwas so, na, dieses Wort Jammerlappen sagt es ja schon. Ein Jammerlappen ist jemand, der, glaube ich, wirklich nur jammert und schon so jammerig auch aussieht. Alles hängt so, wie so ein Lappen eben. Wie das Wort Lappen, da hat man auch das Gefühl, die P's, die ziehen ja auch so runter. Jammerlappen. Ach ja, noch ein vierter allseits bekannter Typ, der Jammerlappen. Wortgeschichtlich war es mal ein Tuch zum Trocknen der Tränen. Heute ist es die trostlose Gestalt. Prompt fällt auch der Managerin Pia Lempig so einer ein. Der Bekannte aus dem Sportverein. Wenn ich den dann sehe und er sagt zwar noch gerade guten Tag, aber dann geht's gleich schon los, dass irgendwie der Nachbar auch heute wieder falsch geparkt hat und er auch hier nicht ganz seinen Parkplatz gefunden hat und der ganze Tag war schon heute so Käse und oh, und dann geht das Geleier hier los und in der Halle ist auch heute so voll und irgendwie sind die alle verrückt und ja, dann geht dann so wupp, wupp, wupp, kommt eine Aussage nach der anderen und dann mache ich mal, ja, so ist es. Dem kann man sich schon gar nicht mehr unterhalten, das möchte er auch gar nicht, glaube ich. Also für mich ist Jammerlappen einfach, jetzt sage ich es auch ganz profan, irgend so ein Weichei. Jemand, der so unzufrieden ist mit sich und der Welt, der aber auch ein bisschen ängstlich ist, der also nicht sich mal gerade macht und mal so sagt, was Sache ist. Nee, der greint und jammert so halblaut vor sich hin. Also ein eigentlich, ja, wenig aktives, auch ich finde auch nicht so richtig sympathisches Menschenwesen, was es wirklich nicht schafft, jetzt mal mit der Faust auf den Tisch schon zu sagen, so, das stinkt mir und da müssen wir mal was ändern. Nee, da jammert erstmal in der Hoffnung, dass andere das Problem für ihn lösen. Und davon gibt's gerade in Deutschland ziemlich viele, meint auch Comedian René Steinberg. Das ist auch eine riesige Sache, nicht? Das haben wir Deutschen einfach wirklich drauf. Nee, das ist eine deutsche Kernkompetenz, dieses Jammern, Nörgeln und sich beschweren über alles Mögliche, und zwar schon seit langer Zeit. Ich sage ja immer, während die Deutschen damals mit Moses durch die Wüste gezogen, ich so, wo soll das nur hinführen? Und der ganze Sand hier. Ich will sofort den Reiseführer sprechen. Da können wir gar nichts hören, nicht? Das ist ganz tief in uns verwurzelt, nicht? Ja, und laut Vorurteil besonders deutlich im Osten zu erleben, jedenfalls früher. Jammer-Ossis, kann überhaupt noch jemand was mit diesem Begriff anfangen? Finanzbeamter Silvio aus Sachsen. Ja, das kann ich gut was damit anfangen. Das war, glaube ich, einfach, weil durch den Sozialismus sich um uns gesorgt wurde. Vom Kindergarten über Schule, über die Arbeitswelt wurden einem viele Probleme abgenommen. Wo dann die Wende kam, musste man sich selber organisieren. Man hatte niemanden, der für einen mitdenkt. Und da war das Bedürfnis, mal zu jammern, sehr groß. Und mussten die Leute erstmal neu lernen, selber Verantwortung für ihr Tun zu übernehmen, sich was zuzutrauen und nicht von jemandem zu hoffen, dass die einen die Entscheidung abnehmen, wie das zu DDR-Zeiten war. Insgesamt sind jetzt 25 Jahre vergangen und ich bin mir ganz sicher, dass es immer noch ein paar Jammer-Ossis gibt, aber es werden weniger. Also erstens sterben sie weg, weil sie älter geworden sind. Und zweitens ist die junge Generation, da gibt es keinen Unterschied mehr, ob die jetzt im Osten oder im Westen aufwachsen. Ich glaube, das ist schon eine Kluft zwischen Ost und West. Und dass die Westler dann doch immer noch denken, ja, die Ossis, die haben ja das Jammern schon damals gehabt und haben es heute immer noch. Das wird auch noch, denke ich, noch ein paar Jahre dauern, bis Ossis und Wessis gemeinsam ins eine Jammern so reinstoßen. Also bisher ist dieses Vorurteil, dass die Ossis mehr jammern als die Wessis, die ist immer noch da. Man erlebt oft, wenn man mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fährt oder so, dass da gemeckert wird oder gejammert wird, aber das ist zum einen Jammern auf hohem Niveau und zum anderen ist das was sicherlich auch Spaß macht, sich so aufzuregen über gemeinsame Themen. Recht hat sie. Am schönsten jammert es sich doch mit anderen zusammen. Also ich glaube wirklich, dass so ein Gemeinschaftsjammern, dieses Gefühl, wir alle sitzen in einem Boot, uns geht's allen im Moment nicht so gut, das gibt so ein Gefühl von Geborgenheit, von Übereinstimmung und das ist wiederum psychologisch schon fast wieder gesund. Jammern muss nicht jämmerlich sein. Der eine will nur ein wenig Aufmerksamkeit, die andere sucht tatsächlich Veränderung. Und so mancher macht's auch taktisch. Viele aber lassen einfach nur Druck ab, beim Nölen über alles, was gerade nahe liegt. So wie René Steinberg. Und dann kommt auch noch dazu das Wetter. Haha, jawohl, nicht? Wir haben immer noch Winter. So dieser Spruch, den ich letztens im Internet gelesen habe, der kleine November möchte bitte aus dem Mai abgeholt werden. Das fand ich schön. Aber es ist ja einfach, das ist ja irgendeine Meldung, kommt gleich und dann, ja, Mensch, was ist denn da draußen nur los, was soll das denn? Gut, es heißt halt Wetter, nicht? Das heißt, es gibt da draußen halt einfach Wetter. Jaha, Jammern hat auch Komik. Traurig nur, wenn jemand nicht mehr rauskommt aus dem Jammertal. So wie mein Bekannter, Oliver. Was mache ich nun mit dem? Wenn ich jetzt einem Jammerer begegne, als Kollege oder Freund oder Beziehungspartner, und mir geht das auf den Geist, dann habe ich einfach die Verpflichtung, den darauf hinzuweisen, dass er gerade jetzt so jammert. Weil manchen ist es so in Fleisch und Blut übergegangen, dass sie das gar nicht mehr merken und das nervt mich dann. Also Mut haben, diesen Jammermenschen darauf hinzuweisen, was er gerade tut und ihm auch bitte deutlich machen, mit Jammerei kommst du weder als pubertierender Sohn, noch als nörgelnder Ehemann, noch als nöhlender Kollege bei mir weiter. Hör auf zu jammern, zu jammern, zu jammern. Ich kann's nicht mehr hören, jetzt nervt aber echt. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.